Mit der Gründung der American Broadcasting Station in Europe, ABSI, und der Übernahme von Radio Luxemburg 1944 änderten sich die Aufgaben für die Stimme Amerikas. Neben ihrem eigenen Programm belieferte die Stimme Amerikas nun aus den USA die beiden neuen Sender mit fertig produzierten Beiträgen. Für die deutschen Hörer waren die beiden in London und Luxemburg beheimateten Sender näher am Kriegsgeschehen als die Redaktion der Stimme Amerikas in New York. Wer sich ein möglichst umfassendes, wenn auch nicht immer ganz objektives Bild über den aktuellen Kriegsverlauf machen wollte, schaltete den deutschen Dienst der BBC, ABSI oder Radio Luxemburg ein. Während die Programme der Stimme Amerikas von deutschen Stellen genau verfolgt und von Störsendern teils heftig überlagert wurden, gab es in den USA selbst Kritik an der vermuteten Akzeptanz der Sendungen. In einem vom Kapitalismus geprägten Land wurden auch bei kriegswichtigen Rundfunkstationen der Aufwand und der Ertrag ins Verhältnis gesetzt. Und der Ertrag war nur sehr schwer messbar. Der Rundfunkhistoriker Konrad Pütter: Bei Befragungen von Kriegsgefangenen in Italien ergab sich, dass etwa 10% der Soldaten die Sendungen aus New York mehr oder weniger regelmäßig abgehört hätten. Die Stimme Amerikas hatte es sehr schwer, sich gegen die bereits bekannte und beliebte BBC durchzusetzen. Ihr Ziel, eine gleich große Hörerzahl anzusprechen, hat sie wohl nicht erreicht. Ihr Bekanntheitsgrad blieb hinter den Sendungen aus London wie denen aus Moskau zurück. Nach der deutschen Kapitulation sprach der Journalist Hans Siemsen, der sich in der Stimme Amerikas Pfarrer Silesius nannte, zu den deutschen Hörern und beschwor noch einmal in wohlgesetzten Worten den Geist der amerikanischen Demokratie. Adolf Hitler hatte Aufwaffen. Ja, er hatte eine gewaltige Kriegsmaschine aufgebaut. Aber dem Geist Amerikas, dem Geist der Demokratie, dem Geist der freien Völker, hatte er gar nichts entgegenzusetzen. Sie hörten Pfarrer Silesius. Hier spricht die Stimme Amerikas, die Stimme einer der Vereinten Nationen. Sie hörten die Stimme Amerikas, weitergeleitet von der britischen Rundfunkgesellschaft in London. Auf Wiederhören.